Luke chapter 16. Lukas 16. Let's pray. Und beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute for the wonder of your word. Für das Wunder deines Wortes. We ask you to use it. Wir bitten dich, dass du es verwendest. To guide us tonight. Uns heute Abend leitet. To give us wisdom. Dass du uns Weisheit gibst, so that when we stand before you, so dass wenn wir dann vor dir stehen we werden, can rejoice uns wir erfreuen können with joy unspeakable, mit unaussprechlicher Freude, because of what your word did in our hearts, und zwar wegen des Wortes in unserem Herzen, was es getan hat. Bless this, we ask in Jesus name. Wir bitten dich, segne das in Jesu Namen. Amen. Amen. Luke chapter 16 verse 1. Lukas 16 Vers 1. Now he was also saying to the disciples. Er sprach aber auch zu den Jüngern. This is Jesus speaking. Jesus spricht hier. There was a rich man who had a manager, and this manager was reported to him as squandering his possessions. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. And he called him and said to him, "What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager." Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, das ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. The manager said to himself, "What shall I do, since my master is taking away the management or stewardship away from me? I am not strong enough to dig, I am ashamed to beg." Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Verse 4. I know what I shall do, so that when I am removed from the management, people will welcome me into their homes. Vers 4. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. And he summoned each one of his master's debtors, and he began saying to the first, "How much do you owe my master?" Und er rief jeden einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? And he said, 100 measures of oil. And he said to him, "Take your bill and sit down quickly and write 50." Der aber sprach: 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und setze dich schnell hin und schreibe 50. Then he said to another, "And how much do you owe?" And he said, 100 measures of wheat. He said to him, "Take your bill and write 80. Danach sprach er zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach: 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm: Nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. And his master praised the unrighteous manager because he had acted shrewdly. For the sons of this age are more shrewd in the relation to their own kind than the sons of light. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. And I say to you, make friends for yourselves. Und ich sage euch, macht euch Freunde by means of the wealth of unrighteousness, so that when it fails, they will receive you into the eternal dwellings. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. He who is faithful in a very little thing is faithful also in much. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. He who is unrighteous in a very little thing is unrighteous also in much. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Therefore, if you have been faithful in the use of unrighteous wealth, who will entrust the true riches to you? Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? And if you have not been faithful in the use of what of that which is another's, who will give you that which is your own? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? No servant can serve two masters. kein Sklave kann zwei Herren dienen. For either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to the one and despise the other. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. You cannot serve God and wealth. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. A lot of things have been said about wealth. Es wurde viel gesagt über Wohlstand. Someone said this: a man is wealthy in proportion to the number of things he can afford to do without. Also ein Mann ist wohlhabend im Verhältnis zu dem, was er can do without. Mit Dingen tun. A man is wealthy. Also ein Mann ist wohlhabend in proportion to the number of things im Verhältnis zu der Anzahl an Dingen, that he can do without. Dir, also wo er etwas tun kann ohne diese Dinge. Right. Say that in German real nice. Die er entbehren kann, danke. Ja. Yeah. Also ein Mann ist wohlhabend in dem Maße, in dem er Dinge entbehren kann. So don't measure my life by what I have. Also miss nicht mein Leben auf der Grundlage dessen, was ich habe. Measure my life by what I give away. Sondern miss mein Leben auf der Grundlage dessen, was ich weggeben if kann. We had to measure the Lord's life, wenn wir das Leben des Herrn messen müssten. Foxes have holes and birds have nests. Füchse haben Löcher und die Vögel haben Nester. But the Son of Man has no place to lay his head. Aber der Sohn des Menschen hat keinen Platz, wo er sein Haupt betten kann. How much of the Lord's life did he give away? Wie viel seines Lebens hat der Herr weggegeben? He gave everything. Er hat alles gegeben. Even his own blood. Sogar sein eigenes Blut. So if we keep this in mind, so wenn wir das in Gedanken jetzt that behalten, when we stand before the Lord, dass wenn wir dann vor dem Herrn stehen, he's going to measure us by what we gave. Dass er uns an dem messen wird, was wir gegeben haben. I can't serve money, ich kann dem Geld nicht dienen and God at the same time. Und gleichzeitig auch Gott. Money makes a great servant. Geld macht einen großen Diener, but it makes an evil master. Aber es ist ein schlechter Meister. Also es dient sehr gut, aber es ist ein schlechter Meister. Someone said that the first principle, so jemand hat gesagt, das erste Prinzip in understanding how to use your money correctly, wenn es darum geht, dein Geld richtig zu verstehen, is to understand that it is used, it is spoken of as unrighteous here. Ist, dass man erkennt, dass hier von Ungerechtigkeit die Rede ist. Like money left alone is not neutral. Das heißt, das Geld alleine ist nicht neutral. It's on the evil side. Es befindet sich auf der bösen Seite. And unless I know what to do, und wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, it's gonna lead me into trouble. Wird es mich in Schwierigkeiten führen. It's not neutral. Geld ist nicht neutral. It's unrighteous. Es ist ungerecht. To start with. Wenn man damit beginnt. Okay, I like this principle here in verse 8. Ich mag dieses Prinzip hier, das wir in Vers 8 finden. His master praised the unrighteous steward. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Because he acted shrewdly. Weil er klug gehandelt hatte. It's phronimos in the Greek. Phronimos heißt es im Griechischen. It's not Sophia. Nicht Sophia. But phronimos means I know what to do. Phronimos bedeutet, ich weiß, was ich tun muss. Not necessarily how to do it. Aber nicht notwendigerweise auch, wie ich es tun muss. Sophia means I know how to do something. Sophia bedeutet, ich weiß, wie ich etwas tun muss. And if you look at verse 5, und wenn ihr dann auf den Vers 5 blickt, I'm sorry, verse 3, and the manager said to himself, what shall I do? Vers 3 ist das jetzt. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst: Was soll ich tun? Since my master is taking the stewardship away. Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. So he did the smartest thing he could do. Also tat er das, was am klügsten war. He used his master's resources. Er hat die Schätze seines Meisters verwendet. To make eternal friends for himself. Um für sich selbst ewige Freunde zu gewinnen. And this is the point here. Und um diesen Punkt geht es hier. Back to verse 8. Zurück zum Vers 8. For the sons of this age are more shrewd. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger. In relation to their own. Sind klüger. Than the sons of light. Als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Can you read that again? Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Right? Unsaved people. So unerrettete Leute. They somehow can judge time better than we can. Die können die Zeit besser beurteilen als wir es können. An unsaved person goes to college. Da geht ein unerretteter Mensch auf ein College. And starts to save for his retirement. Und beginnt bereits für seine Pension vorzusorgen. Why? Warum? Anxiety, fear maybe? Angst, Furcht vielleicht? But it's a wisdom. Aber das ist Weisheit. And we learn as Christians to be anxious for nothing. Und wir lernen als Christen, dass wir uns um nichts fürchten brauchen. And to trust the Lord, and we do. Und dem Herrn auch vertrauen können, und wir machen das auch. But the unsaved person is more shrewd. Aber der Unerrettete ist klüger. Because he's measuring his opportunity. Weil seine Gelegenheiten richtig beurteilt. And he sees, wait a minute, I'm 25. Und sieht, nun, ich bin jetzt 25 Jahre alt. In 35 years I'll be 60. In 35 Jahren werde ich dann 60 sein. And he takes advantage of the opportunity. Und ergreift diese Gelegenheit. And they're more shrewd than we are. Und sie sind klüger als wir es sind. They see opportunities. Sie sehen solche Gelegenheiten. The difference is, und der Unterschied besteht that they darin, don't see them from eternal viewpoint. Dass sie es nicht von einem ewigen Blickpunkt aus sehen. They just see them from the natural. Sie sehen es einfach von dem natürlichen her. And we as believers who are taught to take no thought for tomorrow, und wir als Gläubige, denen gelehrt wird, dass wir keinen Gedanken auf den morgigen Tag verschwenden for sollen, we don't know what a day will bring, weil wir nicht wissen, was der Tag noch bringen wird, we are not told to take no thought for eternity. Uns wird aber nicht gesagt, dass wir keine Gedanken an die Ewigkeit verbringen and somehow sollen. That's the confusion. Und da ist irgendwie Verwirrung. We're learning to not be anxious. So wir lernen es, uns nicht zu fürchten. Trust in the Lord with all your heart. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. And he will make your path straight. Und wird deinen Weg gerade machen. Be anxious for nothing. Fürchte dich um keiner Sache willen. Philippians 4:6. Philipper 4:6. Be anxious for nothing. Fürchtet euch nicht. Yes, okay, we'll be anxious for nothing. Ja, gut, wir fürchten uns wegen keiner Sache. We will rest. Wir fürchten uns nicht wegen keiner Sache. We wir werden won't think about ruhen und wir werden nicht daran denken. Our life outside of God providing for us. Nämlich an unser Leben außerhalb dem, was Gott vorsorgt. We'll rest. Wir werden ruhen. We'll trust God. Wir werden Gott vertrauen. He will open doors for us. Wird uns Türen öffnen. In Revelation chapter 3. In Offenbarung 3. The Church of Philadelphia, God opened doors for them. Da ist die Rede von der Gemeinde von Philadelphia. Gott öffnet Türen für sie. And yet, there needs to be a shrewdness, a wisdom. Es muss eine Klugheit, eine Weisheit da sein. In light of eternity. Im Lichte der Ewigkeit. And we need to recognize our resources. Wir müssen unsere Ressourcen erkennen. And instead of hoarding them. Und anstelle sie zurückzuhalten und zu horten. Hoarden, is that a German word too? To hoard. To hoard. Hoard. Anstelle sie zu horten. All the marbles for me. Ich sammle alle die Kugeln ein für mich. I want everything to hoard. Ich will alles da an mich reißen. You can hoard your time. Du kannst deine Zeit horten. You can hoard your wealth. Du kannst deinen Wohlstand horten. We think of the five expressions of love. Wir denken an die fünf möglichen Ausdrucksweisen time, der Liebe. Zeit, touch, Berührung, words, Worte, works, Werke and gifts. Und Gaben. Your five avenues of love. Fünf Wege der Liebe. Time. Die Zeit. Hoarding my time. Meine Zeit zu horten. Some people you just have no idea where they ever are. Bei manchen Menschen weißt du eigentlich nie, wo die sind. They're never available for anything. Die sind nie verfügbar für nichts. They hoard their time. Sie halten ihre Zeit zurück. And you wonder if there's five. Und ich frage mich, wenn es da fünf gibt. Maybe 20% of the church has a serious problem with hoarding their time. Vielleicht haben 20% der Gemeinde wirklich ein ernsthaftes Problem mit dem Horten ihrer Zeit. Never available. Niemals verfügbar. Never, hey, I'm here, what can I do? Niemals da sei und was kann ich denn tun? Nothing right now. Na, jetzt im Moment nichts. Good. Gut. Gone. Weg sind sie. Wait a minute, why don't you just wait around a little bit? Moment, warum bist du nicht ein wenig noch da geblieben? It's interesting how many people get angry at me. Es ist sehr interessant, wie viele Leute sich ärgern wegen mir. They say I don't spend time with them. Weil sie sagen, nun, ich verbringe keine Zeit mit ihnen. But it's these people, aber genau diese Leute sind you es, never see on Wednesday night, die du niemals am Mittwochabend siehst. You never see them at Discovery Class. Du siehst sie niemals in einer Discovery Klasse. You never see them on the street. Du siehst sie auch niemals auf der Straße. You never see them 5 minutes before service. Du siehst sie auch niemals 5 Minuten nur vor dem Gottesdienst. Because they always come to service 10-15 minutes late. Sie kommen immer 10-15 Minuten spät. And then you visit them. Und dann besuchst du sie and zu Hause. And then they throw darts at you. Und sie schmeißen dann mit ihren Pfeilen auf dich. Do you know when the last time you visited me was? Weißt du, wann es das letzte Mal war, seit du da warst? I had someone say that to me. Ich hatte da jemand, der hat mir das gesagt. Do you know when the last time you visited me was? Weißt du, wann du das letzte Mal bei uns warst? 10 years ago. Vor 10 Jahren. Really? Wirklich? When was the last time you came to Sketchboard? Wann bist du zum letzten Mal bei der Zeichentafel dabei gewesen? You time hoarder. Du Zeithorter. You time monger. Du time monger, like a whoremonger. Du time monger. A hoarder of time. Also einer, der die Zeit hortet. A person who's greedy for his time. Einer, der gierig ist in Bezug auf seine Zeit. Wow. And then there's people who have time. Und dann gibt's andere Leute wieder, die haben Zeit. But they don't know what to do with it. Aber sie wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit tun sollen. Sie machen einfach nichts. Want to play marbles? Nun, sure. Spielen wir cool. Spielen wir mit den Murmeln. Okay. Want to do this? Sure. I'll Magst do that. Schon? Okay, ich mach das auch. Want to get ice cream? Magst du ein Eis gehen? For the fifth time today? Zum fünften Mal heute am Tag? Sure, I'll do that. Ja, sicherlich, machen wir das. That's not stewardship either. Das ist auch keine Verwalterschaft. Stewardship is God. What do you want me to do with my time? Verwalterschaft bedeutet, Gott, was willst du, dass ich mache mit meiner Zeit? It's not my time. Das ist nicht meine Zeit. It's His time. Es ist seine Zeit. Psalm 48:14. Psalm 48:14. God leads us even unto death. Gott führt uns auch zum Tode hin. Our times are in His hands. Und unsere Zeit ist in seiner Hand. Every day is a gift. Und jeder Tag ist ein Geschenk. It's a gift. Es ist ein Geschenk. And actually, it's more than a gift. Und eigentlich ist es mehr als ein Geschenk. It's a stewardship. Es ist eine Verwalterschaft. Because it's His time. Weil es ist seine Zeit. And He's lending it to me. Und er borgt mir diese Zeit. And what do I do with my time? Und was mache ich mit meiner Zeit? Now, 1 Corinthians 7:31. Also 1. Korinther 7:31. Says, in light of the world. Da heißt es im Lichte der Welt. Use the world. So benutze die Welt. But don't make full opportunity of the world. Aber mach da keinen Dummheiten in Bezug auf no, die Welt. Full, oder, don't use it fully. Also benutze sie nicht vollständig. You can just read it. 1 Corinthians 7:31. Also wir können das lesen. 1. Korinther 7:31. Those who use the world as though they did not make full use of it. Und die die Welt nutzen, als benutzten sie sie nicht. For the form of this world is passing away. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. One more time. Those who use the world. Und die die Welt nutzen. As though they did not make full use of it. Als benutzten sie sie nicht. For the form of this world is passing away. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. It's passing away. Es vergeht. Everything I have will not go with me. Alles, was ich besitze, es wird nicht mit mir kommen. 1 Timothy 6:7. 1. Timotheus 6:7. You brought nothing into the world. Ihr habt nichts hineingebracht in you die Welt. You can take nothing out of the world. Ihr könnt auch nichts mit hinausnehmen aus der Welt. Nothing. Nichts. No makeup. Kein Make-up. No diamonds. Keine Diamanten. No fur coat. Keine. No fur coat. Also, no Mercedes. Okay, keine Mercedes. Nothing. Nichts. You can take nothing with you. Nichts kannst du mitnehmen. You can chain yourself to your diamonds. Du kannst dich da anketten an deine Diamanten. You can hold on to them in your deathbed. Du kannst sie am Totenbett noch ganz umarmen. And there's nothing going with you. Aber nichts wird mit dir mitgehen. And your life will not be measured by how much you left behind. Und dein Leben wird nicht daran gemessen werden, wie viel du zurücklassen wirst. It'll be measured by what you sent ahead. Sondern es wird daran gemessen werden, was du vorausschickst. Now think of it in terms of buying things. Nun denk dir mal an das jetzt im Begriff, was das Kaufen betrifft. I wanted to buy this apartment. Ich möchte ja dieses Apartment, diese Wohnung kaufen. And it was, it needed a lot of work. Und da wäre viel Arbeit damit verbunden gewesen. And I thought, I'll just put all this work into it. Und ich habe mir gedacht, na, ich werde all die ganze Arbeit machen. Once, just one time in my life, I will put all this work into it. Einmal in meinem Leben, ich werde alle meine Arbeit da hineinlegen. And then I'll have something. Dann werde ich endlich was besitzen. For my wife, I'll do something really special. Für meine Frau will ich was ganz Besonderes machen. And for me too. Nein, für mich auch. And for all those that visit. Für all die, die dann auf Besuch kommen werden. And then I began to think, und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken. But what if the Lord returns? Aber was ist, wenn der Herr zurückkehrt? Maybe he won't come back so soon. Vielleicht wird er nicht so bald zurückkehren. And right there I thought, wait a minute. Und dann habe ich mir gedacht, na Moment mal. I'm supposed to be saying Maranatha. Ich sollte ja sagen Maranatha. Not don't come, Lord Jesus, don't come. Nicht Herr Jesus, komm bitte nicht, komm nicht. Right away you know that something's wrong. Da weißt du gleich, da ist irgendwas falsch. Oh Lord, don't come, Lord Jesus, don't come. Oh Herr Jesus, komm nicht, komm bitte nicht. I've just purchased an apartment in Hietzing. Ich habe gerade erst eine Wohnung in Hietzing gekauft. It needs much work. Da ist viel Arbeit and notwendig. It will look great when it's done. Es wird wunderbar aussehen, wenn es dann fertig ist. So please, if you can just delay. Also bitte, wenn du das ein bisschen hinauszögern kannst. A few more decades. Ein paar Dekaden nur hinauszögern kannst. So I can enjoy this world a little bit more. Dass ich diese Welt noch ein wenig mehr genießen kann. Wow. And I thought to myself, und ich habe mir boy, gedacht, reality check right there. Ein Realitätscheck da jetzt. I don't want anything in my life. Ich möchte nichts in meinem Leben that haben. That makes me think. Das mich dazu bringt. Lord Jesus, don't come back. Please don't come back. Zu denken, Herr Jesus, komm bitte nicht zurück. Bitte komm nicht zurück. I want to be living my life. Ich möchte mein Leben leben. So that if an angel comes and says, so dass wenn ein Engel kommt und sagt, psst, I am the angel Gabriel. Ich bin der Engel Gabriel. Nobody else knows this except me. Und niemand anderer weiß das außer ich. And now you. Und jetzt du. The Lord is coming tomorrow. Der Herr kommt morgen zurück. What do you think of that? Was denkst du darüber? What would I say? Yippee! Was würde ich da sagen? Yippee! Or would I think, oh no? Oder würde ich mir denken, oh no, nein. Oh no. Oh nein. Bummer. Really? Wirklich? Tomorrow? Morgen? Yeah, tomorrow. Ja, morgen. 2 minutes after midnight. 2 Minuten nach Mitternacht. And 13 seconds. Und 13 Sekunden. You're kidding me. Nein, du machst Spaß. For real? Wirklich? Bummer. Bummer, man. I can't believe it. Also, Lord, don't come nicht back das, now. Nein, Herr, komm nicht jetzt zurück. I have just made major investments in this world. Ich habe jetzt gerade große Investitionen getätigt in dieser Welt. It's interesting. I was with Angela's father the other day. Es ist interessant. Am darauffolgenden Tag war ich dann mit dem Vater von Angela zusammen. With her father and mother. Wir waren zum Mittagessen mit ihnen zusammen. And ihrem Vater und ihrer Mutter. Her mother was sharing. Und ihre Mutter erzählte so. How the water pipe broke. Wie die Wasserleitung kaputt gegangen ist. And how there hadn't been any water in the area for like an hour here, an hour there. Und wie es da eben kein Wasser gab für eine Stunde in diesem ganzen Gebiet. And suddenly, you know. Und plötzlich, weißt du? Hey, let's share war stories, you know. Ich werde mal andere Geschichten erzählen, noch schwieriger. That's nothing. Das ist noch gar nichts. When I was in Romania, als ich in Rumänien war, I went to an area of Romania they didn't even have water. Da bin ich in ein Gebiet in Rumänien gefahren, die hatten gar kein Wasser. We had to use a bucket. Wir mussten da mit Kannen das. I had to take a cold shower. Und ich musste kalt duschen. Ich musste kalt duschen. I had to take a cold shower. Ich musste eine kalte Dusche nehmen. For a week. Eine ganze Woche lang. Can you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? And then Mr. Brandner said this. Und dann hat der Herr Brandner Folgendes gesagt. When I was on the Russian front. Als ich an der russischen Front war. For 4 years. 4 Jahre lang. I didn't take a shower. Habe ich kein einziges Mal getuscht. And then I learned something very important. Und dann habe ich was ganz Wichtiges gelernt. Don't share war stories. Erzähl keine Kriegsgeschichten. when an Austrian over 80 years old is sitting at the table. Und gleichzeitig ein über 80-jähriger Österreicher neben dir am Tisch sitzt. Chances are he was on the Russian front. Weil es gibt die Möglichkeit, dass er an der russischen Front war. He hadn't taken a shower for 4 years. Er konnte sich nicht duschen, 4 Jahre lang. And they were killing, the soldiers, they said before they went to sleep, let's each kill 100 lice. Und diese Soldaten, bevor die schlafen gingen, haben sie jedes Mal gesagt, wir wollen uns gegenseitig Läuse umbringen. 100 Läuse. Imagine having lice for like years. Läuse, einfach jahrelang Läuse haben. No shower for 4 years. Keine Dusche, 4 Jahre lang. We have it good. Also uns geht's gut. We have it better than we think. Uns geht's besser, als wir denken. Our best war stories are not that good. Unsere besten Kriegsgeschichten sind nicht so gut. Anyway, aber the point wie auch is, immer. Worum es geht, ist Folgendes. Our stewardship is running out. Unsere Verwalterschaft geht dem Ende zu. And we're going to have to give an account. Und wir müssen eine Rechenschaft ablegen. This is the point of the story. Und um den Punkt geht es in dieser we're Geschichte. Going to stand before the Lord, wir werden vor dem Herrn stehen. And he's going to ask at least these 5 questions. Und er wird uns zumindest diese 5 Fragen stellen. What did you do with your time? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? What did you do with your affections? Was hast du gemacht mit deinen Zuneigungen? Yeah, your time, your touch. Also mit den Berührungen. What did you do with your affection? Was hast du gemacht mit deiner Liebe, mit deiner Zuneigung? Yeah, your love, your emotion. What did you do with it? Was hast du damit gemacht? Did you ever think of investing it in somebody? Hast du da jemals darüber nachgedacht, das in jemanden zu investieren? Did you ever think of walking over to a child and just picking them up? Hast du jemals darüber nachgedacht, zu einem Kind hinzugehen und es aufzuheben? Like making an investment with our time. Einfach zu investieren durch unsere Zeit. In light of eternity. Im Lichte der Ewigkeit. And this is a battle in the mind. Und da findet aber eine Schlacht statt in unseren Gedanken. Because we can do so much for ourselves. Weil wir ja so viel für uns selbst tun können. And yet we make it, you know, sometimes we travel so far to visit somebody. Und manchmal da fahren wir so weit, um jemanden zu besuchen. And you, sometimes I spend, you know, it's a 3 or 4 or 5 even 6-hour ordeal to visit 1 or 2 people. Und manchmal verbringe ich da 3, 4 oder 5, 6 Stunden im Auto, um jemanden zu besuchen, and ein you oder think, zwei Leute. Wait a minute, is this worth it? Und dann frage ich mich, Moment mal, ist es das wert? And then you think of eternity. Und dann denkst du das im Licht der Ewigkeit. And you think, if this person gets saved, und dann denkst du dir, wenn dieser Mensch errettet wird, it's worth it. Dann ist es if wert. If this person gets a glimpse of glory, it's worth it. Wenn dieser Mensch auch nur einen Schimmer von der Herrlichkeit erfasst, so dann ist es das wert. Time, my touch, also meine Zeit, Berührungen, my words, meine Worte. Hoarding my words, ich horte meine Worte. Being this quiet little pigeon, so ein kleines, ruhige Taube. Being a church mouse, so eine kleine Maus in der Gemeinde. Never saying anything. Niemals irgendetwas sagen. And Paul prayed in Ephesians 6:19. Und der Paulus predigt im Epheser 6:19. I pray that my mouth would open. Ich bete, dass mein Mund mir geöffnet and wird. And I would speak. Dass ich spreche. Hoarding my words. Meine Worte zurückhaltend. Some people don't know when to stop talking about the wrong thing. Manche Leute wissen gar nicht, wann sie aufhören sollen, über das Falsche zu reden. They're also not good stewards. Das sind auch keine guten Verwalter. We have to know what. Wir müssen einfach wissen, was. What? Was, what to say. Was wir sagen sollen. What to do. Was wir tun sollen. Also my works. Auch meine Werke. I can invest my works. Ich kann meine Werke investieren. I do something well. Ich mache etwas gut. I've been going up to Festus's on Fridays. Ich bin jetzt immer am Freitag zu Festus gefahren. To help him with his Dachboden. Um ihm mit dem Dachboden zu helfen. And you know, it's so great to fellowship. Es ist so großartig, dort Gemeinschaft zu haben. And just to do something for someone that you do well. Und einfach etwas tun für jemand, das du eben sehr gut kannst. It's like this is as easy for me as it is for someone to be on a computer. Das ist einfach für mich so einfach wie für jemand anderen am Computer zu sitzen. It's as easy as for me to work in a Dachboden as it is for Songe to play the piano. Also für mich ist es so einfach am Dachboden zu arbeiten, wie es für die Songe ist am Klavier zu spielen. But hoarding my works. Aber meine Werke horten. And then hoarding my gifts. Und dann meine Gaben horten. Holding back my money. Mein Geld zurückhalten. Thinking, hoarding for a rainy day. Horten für einen bewölkten Tag. As though God is not there. so als ob Gott nicht da But wäre. This will return. Aber das wird wieder zurückkommen. Especially in the church. Ganz besonders in der Gemeinde. You know, people can discern people who hoard. Weil die Leute können solche Menschen unterscheiden, die horten. I like to give money to people who give money. Ich möchte den Leuten Geld geben, die Geld geben. You know, if I'm going to sacrifice and give someone something, wenn ich etwas opfere und jemand etwas gebe, I don't want them to spend my sacrificed money on something stupid. Dann möchte ich nicht, dass diese Leute dann mein Geld auf, in Bezug auf irgendwas Dummes verwenden. Right? If I'm going to sacrifice it and not spend it on something stupid, wenn ich das opfere und es nicht für etwas Dummes einsetze, I want to give it to someone who's not going to spend it on something stupid. Dann möchte ich auch, dass es jemand anderer nicht für etwas Dummes verwendet. And we can discern. People can discern. Und das können wir unterscheiden. People Leute können see unterscheiden. What, people see what we do with our money. Die Leute sehen, was wir mit unserem Geld machen. Whether we're shrewd. Ob wir da klug sind. And wise before the Lord. Und weise vor dem Herrn. Anyway, verse 10 will close. Nun, Vers 10, und dann wollen wir abschließen. He who is faithful in a very little thing, wer im Geringsten treu ist, is also faithful in much. Ist auch in vielem treu. Wow. No one can serve two masters. Keiner kann zwei Herren dienen. Measure your life. Miss dein Leben. This is good. This is absolutely true. Das ist absolut wahr. When I stand before the throne of God. Wenn ich vor dem Thron Gottes stehen werde. And Jesus is sitting there. Und Jesus sitzt da. In Romans 14:12. In Römer 14:12. And 2 Corinthians 5:10. Und 2 Korinther 5:10. 2 Corinthians 5:10 says, each one of us. In 2 Korinther 5:10 heißt es, jeder einzelne von uns. Give an account. Muss Rechenschaft ablegen. Each one. Jeder. Wow, there I am. Da bin ich. And on that day, und an diesem Tag, I'm going to be trying to figure out what I gave away. Da werde ich mir dann versuchen, ja, aufzuzeigen, was ich weggegeben habe. I'm not going to be trying to figure out what I kept. Ich werde nicht versuchen herauszufinden, was ich behalten habe. And it's not just going to be my money. Und es wird nicht nur um mein Geld gehen. You can be a bad steward if you give your money without praying. Weil du kannst ein schlechter Verwalter sein, wenn du Geld gibst ohne Gebet. You can give 40% of your income away to the wrong thing and it brings nothing. Du kannst 40% deines Einkommens weggeben, aber für falsche Dinge, und das bringt nichts. You're a bad steward. Du bist ein schlechter Verwalter. But a good steward. Aber ein guter Verwalter. Praise. Betet. And knows what to do. Und er weiß, was zu tun he ist. Wants to invest. Er möchte investieren. That's a steward. Das ist ein Verwalter. Lord, I want to invest. Herr, ich möchte investieren. But what? Aber was? Show me. Zeig es mir. Show me how to invest my time. Zeig mir, wie ich meine Zeit einbringen kann. Every time I say yes to something, jedes Mal, wenn ich ja zu etwas sage, I say no to something else. Sage ich zu etwas anderem nein. Always. Immer. I got a phone call today from another church in Austria. Heute habe ich einen Anruf erhalten von einer anderen Gemeinde in Österreich. From another pastor. Von einem anderen Pastor. And he said, "Can you come and do a seminar for us?" Und er hat gefragt, kannst du zu uns kommen und ein Seminar abhalten bei uns? And I said, "I can't." Und ich habe gesagt, ich kann really, nicht. Really ich kann das nicht. Ich kann es nicht. I just have so many things. Ich habe so viel zu tun. That are more important to me right now. Die mir im Moment wichtiger sind. If and in my mind I knew it, I could so easily say yes. Aber in meinen Gedanken, ich wusste, ich hätte so leicht mit ja antworten können. And he called me. Und er hat mich angerufen. Because he knew it would be more difficult to say no. Weil er wusste, dass es schwieriger sein würde, Nein zu sagen. But I knew, if I say yes, aber ich weiß, wenn ich Nein, da Ja sage, I've just said no to something else. Dann habe ich gleichzeitig zu etwas anderem Nein and gesagt. I've got a whole list of people in this church, und ich habe eine ganze Liste voller Leute dieser including Gemeinde the kids, und da sind die Kinder mit eingeschlossen, that I want to invest in. In die ich investieren möchte. I want to invest my time properly. Ich möchte meine Zeit einfach ganz korrekt investieren. I want to invest my affection. Meine Affektion, meine, ja, meine Zuneigungen. Properly. Ganz I want to richtig. Invest the things I can do. Ich möchte mit diesen Dingen investieren, and die ich tun words. Kann. Mit meinen Worten. and then my possessions. Und mit meinen Besitz. I want to give away. Ich möchte das weggeben können. Let's think of this in our life, because it's so important. Und lasst uns darüber nachdenken in unserem Leben. If the Lord's coming back tomorrow. Wenn der Herr morgen zurückkommt. If the Lord, let's say this, if the Lord was coming back in 1 week from tonight. Sagen wir Folgendes: Wenn der Herr in einer Woche von heute Abend gesehen zurückkommen wird. In 1 month. Oder in einem Monat. Or in 3. Oder in 3 Monaten. He's coming back. The angel says, I can't tell you. I can't tell you. Er kommt zurück. Der Engel sagt, ich kann dir das jetzt nicht sagen. I can only say, joy to the world, the Lord is come. Freude geschehe der Welt. That's all der Herr I can kommt. Say. Jingle bells, jingle bells. Das ist alles, was ich sagen kann. Jingle bells. I'm not saying anything else. Ich sag sonst nichts mehr. I'll just say one thing. Sag nur eine Sache. It's going to be a wonderful Christmas. Es wird ein wunderbares Weihnachtsfest. You're kidding me. Nein, du machst Späße. Before Christmas? Vor Weihnachten? I'm not saying anything. Ich sag nichts. I'm just saying, hark, the herald's angels sing. Oh boy! What would we do if we had 3 months? Was werden wir tun in diesen 3 Monaten? 2 months. 2 Monate. What would I do? Was werde ich tun? Would I run to my closet and say, werde ich da in meine zu meinem Schrank hinlaufen und werde sagen, ah, das werde ich weggeben. I need that for Sunday. Okay. Das brauche ich noch am Sonntag. I need that for Wednesday. Okay. Das brauche ich am Mittwoch. Okay. Aber das kann ich weggeben. Okay. Let's give that away. Das kann ich weggeben. What can we give away? Was können wir weggeben? I think that's how we think. Ich glaube, so denken wir. Let's discern. Lasst uns unterscheiden. What's enough? Wann es genug ist. And a man is wealthy. Ein Mann ist wohlhabend. In proportion to the number of things. In Bezug auf eine Menge von Dingen. He can afford die to live without. Nämlich in Bezug auf Dinge, ohne die er leben kann. Let's make friends. Lasst uns Freunde machen. For eternity. In Bezug auf die Ewigkeit. Amen. Amen. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Give us wisdom. Gib uns Weisheit. Teach us through this message, Lord. Und lehre uns ja in Bezug auf diese Botschaft. May our lives never be the same in this area. So dass unser Leben niemals das gleiche mehr ist in diesem Gebiet. Let these words not fall on dead ears. Vater, wir beten, dass diese Worte nicht auf taube Ohren kommen. On dead hearts. Und auf taube Herzen. But let us, tote Herzen. Father, in the coming weeks. Sondern Vater, wir beten, dass in den kommenden Wochen, with Christmas coming around, wenn jetzt Weihnachten wieder kommt, Father, let us measure our lives, dass wir unser Leben messen by what we can give, an dem, was wir geben, our time, unsere Zeit, our talent, unser Talent, our words, unsere Worte, our affection, unsere Zuneigung and our material possessions, und unseren materiellen Besitz, with wisdom, mit Weisheit, doing your will. Deinen Willen tuend. Bless these thoughts, I pray. Segne diese Gedanken, darum bitte ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.